Nein, nicht die Metropolen Paris, London, Berlin, Hamburg oder München. Nein, Lübeck, das ehemalige Machtzentrum der Hanse, diese wirtschaftlich wie politisch einflussreiche Gemeinschaft des Mittelalters. Die alte Macht ist natürlich vergangen, doch die Wahrzeichen der großen Zeit stehen immer noch da. 1247 wurde der Dom zu Lübeck geweiht. Ein imposanter romanischer Bau aus Backstein, spürbar die Aura einer jahrhundertjährigen Geschichte, abzulesen auch an den Bildern im Dom. Die Bilder offenbaren die Weltauffassung ihrer Auftraggeber. Sie zeigen den Stolz und eine gute Portion Eitelkeit der Kaufmannschaft. Einflussreiche, betuchte Kaufleute lassen bald eigene Porträts in die Altarbilder einarbeiten. Kunstwerke verleihen Unsterblichkeit, ebenso wie Grabmäler. Geschichte und Geschichten um den Dom, die der Schauspieler Rolf Becker hier vorliest. Abgespielt allerdings mit der Smartphone-App Audio Guide Me, während ich am Lübecker Dom stehe. Das Prinzip dieser App: Smartphone in die Hand, Kopfhörer über die Ohren oder wie hier den Außenlautsprecher des Handys eingeschaltet, das GPS ebenso. Dann zeigt die Karte in der App meinen Standort, Lübeck, Dom. Und ein Tastendruck listet alle Audioeinträge auf, die zu den Sehenswürdigkeiten des Ortes in der Software vorhanden sind. Eben hier auch die zum Lübecker Dom. Hinter so viel bürgerlicher Zurschaustellung will die Kirchenobrigkeit nicht zurückstehen. In Lübeck lässt sie den Dom im aufstrebenden und lichtstarken gotischen Stil erweitern und beauftragt Bernd Notke, ein Triumphkreuz zu gestalten. 3000 Einträge sind inzwischen in der digitalen Stadtführer-App enthalten, teilweise von den Nutzern, die diese selbst eingesprochen haben. Weitere Beiträge stammen von den Kooperationspartnern des Hamburger Start-up-Unternehmens. Touristische Partner Greenpeace, die Hamburger Volkshochschulen, die Hamburger Philharmoniker, verschiedene Radiosender mit ihren ortsbezogenen Podcasts oder eben Hörbuchverlage. Das eben gehörte Audio zum Dom stammt aus dem Hanse-Hörbuch des Silberfuchs Verlages, der, neudeutsch gesprochen, Content aus seinem Verlagsangebot in diese mobile GPS-App einstellt. Neben dem Dom-Audio unter anderem auch eines zum Lübecker Hafen. Lübeck und die Hanse. Noch heute gilt die Hanse Unternehmen und Kaufleuten als historisches Vorbild, was wirtschaftliche Flexibilität und die Erschließung neuer Wirtschaftsräume wie Absatzmöglichkeiten betrifft. Solche unternehmerische Fantasie fordert zurzeit auch der Strukturwandel des Hörbuchmarktes den Beteiligten ab. Die Kooperation der kleineren Verlage wie Silberfuchs mit neuen Portalen wie dem digitalen Stadtführer bedeutet eben auch die Suche nach neuen Abspielplätzen. Denn Download und Streaming betreffen nach der Film- und der Musikindustrie inzwischen auch die Audioverlage, denen nichts anderes übrig bleibt, als sich der Digitalisierung auch auf dem Hörbuchmarkt zu stellen.